Erster, alle Israeliten stehen in einer Liste. Die Leute aus Juda kamen nach Babel. Sie hatten Fehler gemacht. Zweiter, zuerst wohnten Priester und Leviten wieder in ihren Städten. Auch andere Israeliten waren dort. Dritter, in Jerusalem wohnten Leute aus Juda und Benjamin. Auch Leute aus Ephraim und Manasse wohnten dort. Vierter, Utai war ein Sohn von Ammihudi. Er kam aus der Familie von Peres. Fünfter, von den Selaniten war Asaja dabei. Er war der erste Sohn. Sechster, von Sera kamen Jegel und seine Brüder. Es waren 690 Personen. Siebter, Salu war ein Mann aus dem Stamm Benjamin. Er war der Sohn von Mesulam. Achter, auch Jibnea, Ela und Mesulam wohnten dort. Sie waren wichtige Männer. Neunter, es waren insgesamt 956 Brüder. Alle diese Männer waren Chefs in ihren Familien. Zehnter, diese Priester waren dort, Jedaja, Jojarib und Jachin. Elfter, Asaja war ein Chef im Haus Gottes. Er war der Sohn von Hilkia. Zwölfter, auch Adaja und Maesai waren Priester. Sie hatten viele Vorfahren. Dreizehnter, es waren 1760 Brüder. Sie waren starke Männer für die Arbeit im Haus Gottes. Vierzehnter, Semaja war ein Levit. Er war der Sohn von Hassub. Fünfzehnter, Bakbaka, Heres, Hasal und Matanja waren auch Leviten. Sechzehnter, Obadja und Berechja wohnten in kleinen Dörfern. Sie waren auch Leviten. Siebzehnter, Salum, Akkub, Talmon und Ahiman waren Wächter an den Türen. Achtzehnter, sie passen bis heute auf das Tor im Osten auf. Sie sind Wächter der Leviten. Neunzehnter, Salum und seine Brüder passten auf den Eingang auf. Ihre Väter hatten das auch getan. Zwanzigster, früher war Pinehas ihr Chef. Gott war mit ihm. 21. Sacharja war der Wächter am Eingang vom Zelt. 22. Es waren 212 Wächter. David und Samuel gaben ihnen diese Arbeit. 23. Sie und ihre Söhne bewachten die Türen vom Haus Gottes. 24. Die Wächter standen im Osten, Westen, Norden und Süden. 25. Ihre Brüder aus den Dörfern halfen ihnen oft für 7 Tage. 26. Die 4 Chefs der Wächter hatten immer Dienst. Sie bewachten auch die Vorräte. 27. Sie schliefen nachts beim Haus Gottes. Jeden Morgen schlossen sie die Türen auf. 28. Einige passten auf die Sachen für den Dienst auf. Sie zählten alles genau. 29. Andere passten auf das Mehl, den Wein und das Öl auf. 30. Einige Priester machten das gute Öl aus Pflanzen. 31. Matitja war für das Backen in der Pfanne zuständig. 32. Einige Männer machten jeden Sabbat das Brot fertig. 33. Die Sänger wohnten in Zimmern beim Haus Gottes. Sie arbeiteten Tag und Nacht. 34. Das waren die Chefs der Leviten in Jerusalem. 35. Jael wohnte in Gibeon. Seine Frau hieß Macha. 36. Sein erster Sohn hieß Abdon. Er hatte noch mehr Söhne. 37. Gedor, Ajo, Sacharja und Miklot waren auch seine Söhne. 38. Miklot war der Vater von Simeam. Sie wohnten auch in Jerusalem. 39. Ner war der Vater von Kios. Kios war der Vater von Sol. 40. Jonathan war der Sohn von Sol. Sein Sohn hieß Meribal. 41. Die Söhne von Micha hießen Piton, Melech, Tarea und Ahas. 42. Ahas war der Vater von Jara. Jara hatte 3 Söhne. 43. Mosa war der Vater von Binea. Binea hatte einen Sohn namens Refaja. 44. Asel hatte 6 Söhne. Sie hießen Asrikam, Buchru, Ismael, Seaja, Obadja und Hanan.